Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines Internetseitenbetreibenden Aushilfsjedis. Es ist vollbracht, es ist getan, die Arbeit ist gemacht. Es gibt dieelite.org und aushilfsjedi.de. Ja, wir haben tatsächlich jetzt mal den Schritt gewagt und eine eigene Domain für dieelite.org, denn wir sind ja eine Organisation. Die Geheimweltverschwörung ist eine Organisation und deswegen gibt es dieelite.org, ORG, Organisation. Ja, und es gibt aushilfsjedi.de, meine eigene kleine Domain, auf der ihr in Zukunft meinen Blog finden werdet. Und wie das mit dem Podcast genau weitergehen wird, also wo der liegen wird, weitergeben wird, ist ihn natürlich. Das wird auch noch geklärt. Momentan liegt er ja nur noch auf WordPress und von da werde ich ihn dann auch noch irgendwie wegholen. Ich werde ihn allerdings nicht direkt in aushilfsjedi.de einbinden, sondern mal gucken, dass ich da eine andere Lösung für finde, weil ist halt so. Will ich nicht drin haben, ist mein Blog und das andere ist mein Podcast und das will ich ein bisschen getrennt halten. Dementsprechend wird es zum Podcast wahrscheinlich ein kleines eigenes Blog geben. Dementsprechend viel Spaß damit. Freut euch mal auf aushilfsjedi.de. Trollt euch da mal hin, schaut euch das mal an und ja. Lasst einen Kommentar da, macht Werbung dafür, folgt mir auf Facebook, ja, tut, was ihr nicht lassen könnt und ja, viel Spaß auf meiner Seite, viel Spaß auf meinen Seiten. Lasst uns auch bei der Elite einen Kommentar da. Schreibt eine Rezension auf iTunes, wenn ihr für die Elite was schreiben wollt. Falls ihr für diesen Podcast was schreiben wollt, würde ich mich natürlich auch freuen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da so extrem viel kommen wird auf iTunes. Ist jetzt tatsächlich nur so ein kleiner persönlicher Podcast und ja, sowas läuft ja eh in der Zwischenzeit nicht mehr so großartig auf Facebook. Das ist eher so eine aussterbende Gattung irgendwie. Dementsprechend, jopp, genug geworben für mein Zeugs. Ich wünsche euch was und tschüss.